In dem Programmablauf, das gibt es ja eigentlich für jeden Gottesdienst, in dem Programmablauf des Gottesdienstes steht an dieser Stelle Predigt. Ihr konntet das nicht sehen, aber wenn ich hier hinstelle und sage dieses Stichwort, dann können Leute denken, oh nee, jetzt noch eine Predigt. Also ich werde mich kurz halten. Aber wir müssen uns noch einen Moment mit dieser Pyramide beschäftigen. Sie zeigt uns etwas über Gott, was wir ahnen, aber mit dem wir kaum so richtig umgehen können. Ihr könnt ja alles, was auf der Pyramide steht, gut sehen, ne? Ja? Oh, einige können das. Das ist ja interessant. Was steht denn hier hinten? Wisst ihr, das ist das Faszinierende an einem solchen Modell. Und das hat etwas zu tun mit Gott. Wir können das, was Gott ausmacht, nie gleichzeitig sehen. Natürlich können wir jetzt sehen, Gott, Heiliger Geist oder Gott, der Sohn oder Gott, der Heilige Geist. Aber gleichzeitig das andere auch wahrzunehmen, ist nicht möglich. Ganz ehrlich, unsere physischen Voraussetzungen dafür sind nicht ausreichend. Da spielen uns unsere Möglichkeiten einen Streich. Wir können Gott nicht erfassen, wie er ist. Wir können ihn kennenlernen, ja. Und wir können auch mit ihm leben. Aber wir werden ihn nicht umfassend erfassen. Es gibt Leute, die haben ihren Beruf gelernt und in ihrem Beruf sind sie perfekt. Und du brauchst sie nur etwas fragen und sie sagen dir sofort die Antwort. Wenn wir über Glauben nachdenken, dann leben wir mit Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Aber diese Erfahrungen geben uns kein umfassendes Bild von Gott. Und Gott hat es gefallen, sich uns bekannt zu machen, indem er uns sagt, ich möchte euer Vater sein. Oder indem er Jesus in diese Welt gestellt hat und Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und als die Zeit des irdischen Lebens von Jesus zu Ende war, hat er gesagt zu seinen Jüngern, es ist gut, wenn ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und er wird euch leiten. Ich benutze eigentlich für mich eine einfache Formel. Ich sage, Gott ist der, der über uns ist. Unter dem wir leben, unter seiner Fürsorge. Jesus ist der, der mit uns ist. Er war der, der in diese Welt kam. Und er hat uns gezeigt, welches Interesse Gott an uns hat. Und der Heilige Geist ist der, der in uns lebt. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ich habe vor langer Zeit von jemand ein hochinteressantes Stück Holz bekommen. Ich zeige euch das hier mal. Naja, ich könnte euch auch die Einzelteile zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Dies sind drei einzelne Holzstücke, die nie auseinander waren. Der Künstler, der dies geschnitzt hat, der hat aus einem Stück Holz drei einzelne Holzstücke gefertigt. Ich habe schon mal probiert, ob ich das auch hinkriegen kann. Ist mir nicht gelungen. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber seit ich dieses Teil habe, steht es in meiner Wohnung und es dient dazu, eine Schale zu halten. Es ist einfach nur ein Ständer für diese Schale. Jetzt überlegt einmal, es ist ein anderes Bild für die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wozu dient das Ganze denn eigentlich? Oh, dieses Bild oder dieses Teil mit der Schale da drauf macht etwas deutlich. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn, der Heilige Geist, sie bilden so etwas wie eine Schale, in der mein Glaube, mein Leben mit Gott seinen Platz finden kann. Sie tragen meinen Glauben. Und mal ist es so, dass der Heilige Geist in mein Leben hineinredet und mir etwas deutlich macht. Es gibt fantastische Geschichten dazu. Apostelgeschichte ist voll von solchen Geschichten, in denen Menschen gehört haben, dass Gott ihnen etwas sagt und sie machen sich auf den Weg und plötzlich erleben sie, dass Gott sie geführt hat und ein anderer Mensch ihn kennenlernt. Unser Leben wird getragen davon, dass Gott durch seinen Geist in unser Leben hineinspricht. Davon, dass er als der Vater die Grundlage des Ganzen ist. Und wir dürfen wissen, mit Jesus sind wir unterwegs. Wir folgen ihm. Er hat uns gezeigt, wie Leben mit Gott geht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dreieinigkeit. Und ich habe gedacht, wenn ich heute Morgen hier spreche, muss ich noch etwas euch zeigen. Ich habe das mir nicht extra gekauft, aber extra mitgebracht. Ich brauche es heute Morgen nicht. Es war zwar kalt heute, aber es war nicht nass. Ist nur ein Bild. Aber auch das ist ein Bild für das, was das ausmacht, dass wir mit Gott unterwegs sind. Im Psalm 91 steht der bemerkenswerte Satz, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, der spricht, Gott ist meine Burg, er ist der Fels, auf dem ich stehe. Und wer diesen Psalm liest, der begegnet Gedanken, die schon 3000 Jahre alt sind. Von einem Mann, der Lieder gesungen hat über die Größe Gottes. Warum? Weil er von der Begegnung mit diesem Gott begeistert war und sein Leben von Gott behütet wusste. Ein Dreieck, eine Pyramide, in der verschiedene Symbole zu sehen sind. Sie sprechen von unterschiedlichen Aspekten. Eine Schale, Gott, der unser Leben trägt und der viel Gutes in unser Leben hineinlegt. Gott, der wie ein Schirm über unserem Leben ist und wir können mit ihm unterwegs sein. Heinrich Harden hat das vorhin schon gesagt, Bibelabschluss oder der Abschluss des biblischen Unterrichtes betont nicht so sehr den Schluss, als vielmehr das, was jetzt kommen könnte. Ihr seid altersmäßig an einer Stelle, wo man sagt, okay, bis dahin Kinder, jetzt junge Leute, ihr seid Teenies, kommt eine neue Zeit und in ein paar Jahren, naja, dann seid ihr auch keine Teenies mehr. Und was ist dann? Oh, Gott ist der, der mit uns unterwegs sein will. Warum? Er liebt uns. Er ist der, der uns hilft, der uns rettet. Er ist der, der uns versorgt. Er ist der, der unser Leben befreit. Die anderen Symbole, die wir hier gesehen haben. Und er ist der, der unser Leben reich macht durch das, was er uns schenkt. Es ist nur ein kleiner Einblick für euch, die ihr heute Morgen das miterlebt. Aber für unsere drei Mädels hier war das ein Stück der Arbeit, die sie geleistet haben in den zurückliegenden 2 Jahren, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe nicht, dass es nur um das Stichwort Arbeit ging, sondern dass damit auch ein Entdecken passierte, was möchte dieser Gott für uns sein, was gibt er uns und wie können wir mit ihm leben. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Und wenn ein Pastor mit seiner Predigt fertig ist, dann sagt er meistens Amen. Für manche ist das Signal, jetzt ist er fertig. Aber Amen heißt, so soll es sein. Das gilt. Das soll auch heute Morgen hier so sein. Es lohnt sich, sich diesem Gott anzuvertrauen, der in Jesus Mensch wurde und mit dem wir leben können in Zeit und Ewigkeit. Gott segne euch.